hat sie abgelenkt. Tja, das wird eine Überraschung für sie werden. Anna bleibt auf dem Bett ausgestreckt liegen. Komm, wir müssen uns anziehen. Das heißt, falls du meine Mutter kennenlernen willst. Ich schlüpfe in meine Jeans. Christian, ich kann mich nicht rühren, erinnert sie mich schmunzelnd. Ich beuge mich über sie, löse die Krawatte und küsse sie auf die Stirn. Meine Mutter wird ganz aus dem Häuschen sein. Wieder eine Premiere, flüstere ich, immer noch grinsend. Ich habe nichts Sauberes zum Anziehen hier. Ich schlüpfe in ein weißes T-Shirt und als ich mich zu ihr umdrehe, setzt sie sich auf und schlingt die Arme um die Knie. Vielleicht sollte ich im Schlafzimmer bleiben. Oh nein, das tust du nicht, entgegne ich. Du kannst was von mir haben. Ich mag's, wenn sie meine Sachen trägt. Sie verzieht das Gesicht. Anastasia, du würdest selbst mit einem Sack über dem Kopf noch hübsch aussehen. Bitte mach dir keine Gedanken. Ich möchte, dass du meine Mutter kennenlernst. Zieh dir was an, ich gehe inzwischen hinaus und versuche, sie zu beschwichtigen. Ich erwarte dich in 5 Minuten, sonst zerre ich dich höchstpersönlich raus, und zwar ganz gleich, was du anhast. Meine T-Shirts sind in der dortigen Schublade und meine Hemden im begehbaren Schrank. Nimm dir, was du möchtest. Ihre Pupillen weiten sich. Ja, es ist mein Ernst, Baby. Nach einem warnenden Blick, dass sie den Mund halten soll, öffne ich die Tür und gehe hinaus zu meiner Mutter. Grace unterhält sich im Eingangsbereich mit Taylor. Als sie mich sieht, strahlt sie. »Ich hatte ja keine Ahnung, dass du Gesellschaft hast, mein Lieber«, ruft sie aus. »Hallo, Mutter«, ich küsse sie auf die Wange, die sie mir hinstreckt. »Jetzt übernehme ich«, sage ich zu Taylor. »Ja, Mr. Gray«, er nickt und macht sich auf den Weg zu seinem Büro. »Danke, Taylor«, ruft Grace ihm nach, bevor sie ihre volle Aufmerksamkeit mir zuwendet. »Du übernimmst?«, wiederholt sie spöttisch. »Ich war gerade shoppen in der Stadt und habe mir gedacht, ich schau mal auf einen Kaffee vorbei.« Sie hält inne. »Wenn ich gewusst hätte, dass du nicht allein bist«, sie zuckt verlegen mit den Achseln. Sie war schon oft zum Kaffee bei mir, wenn eine Frau da war. Das hat sie nur nie gewusst. »Sie kommt gleich«, erkläre ich. »Möchtest du dich setzen?« Ich deute in Richtung Sofa. »Sie?« »Ja, Mutter, sie«, bestätige ich trocken und verkneife mir ein Lachen. Es verschlägt ihr doch tatsächlich fürs Erste die Sprache. »Wie ich sehe, habt ihr schon gefrühstückt«, bemerkt sie nach einer Weile mit einem Blick auf das schmutzige Geschirr. »Möchtest du einen Kaffee?« »Nein, danke.« Sie nimmt auf dem Sofa Platz. »Ich begrüße nur kurz deine Freundin und gehe dann. Ich will euch nicht stören. Eigentlich hatte ich erwartet, dass du dich in deinem Arbeitszimmer vergraben hast. Du arbeitest zu viel, mein Lieber. Ich dachte, ich könnte dich eine Weile ablenken.« Sie sieht fast so aus, als wollte sie sich entschuldigen, als ich mich zu ihr setze. »Keine Sorge. Ihre Reaktion amüsiert mich. Warum bist du heute nicht in der Kirche?« »Carrick musste arbeiten. Wir wollten am Abend gehen. Vermutlich mache ich mir falsche Hoffnungen, dass du uns begleitest.« Ich hebe verächtlich eine Augenbraue. »Mutter, du weißt doch, dass das nichts für mich ist.« »Gott und ich haben uns schon lange nichts mehr zu sagen.« Sie seufzt. Da tritt Anna ein, in ihrer eigenen Kleidung, und bleibt verlegen an der Tür stehen. Die Spannung zwischen Mutter und Sohn löst sich auf. Ich springe erleichtert auf. »Da ist sie ja.« Grace wendet sich ihr zu und erhebt sich. »Mutter, das ist Anastasia Steele. Anastasia, das ist Dr. Grace Trevelyan Gray.« Sie geben einander die Hand. »Freut mich, Sie kennenzulernen«, begrüßt Gracie, für meinen Geschmack ein wenig zu enthusiastisch. »Dr. Trevelyan Gray«, murmelt Anna artig. »Sagen Sie doch Grace zu mir«, entgegnet meine Mutter ganz locker. »Wie bitte? So schnell?« Grace fährt fort. »Für die meisten bin ich Dr. Trevelyan. Mrs. Gray ist meine Schwiegermutter.« Sie zwinkert Anna zu und setzt sich wieder. Ich winke Anna heran, sie gesellt sich zu uns. »Wie habt ihr zwei euch kennengelernt?« erkundigt sich Grace. »Anastasia hat mich für die Studentenzeitung der WSU interviewt, weil ich diese Woche die Zeugnisurkunden verteilen werde.« »Bei der Abschlussfeier«, Grace strahlt Anna an. »Ja.« Da klingelt Annas Handy, sie entschuldigt sich und geht ran. »Und ich halte die Festrede«, teile ich Grace mit, ohne Anna aus den Augen zu lassen. »Mit wem redet sie?« »José, im Moment ist's gerade sehr schlecht«, höre ich sie sagen. »Der verdammte Fotograf. Was will der?« Als ich Elliot eine Nachricht hinterlassen habe, musste ich feststellen, dass er in Portland ist. Ich habe ihn die ganze letzte Woche nicht erwischt, erzählt Grace gerade. Anna beendet das Gespräch. Als sie wieder zu uns kommt, fährt Grace fort. Elliot hat angerufen und mir erzählt, dass du da bist. Ich habe dich 2 Wochen lang nicht gesehen, mein Lieber. Tatsächlich, frage ich. Was will der Fotograf? Ich dachte, wir könnten zusammen Mittag essen, aber wie ich sehe, hast du andere Pläne und ich will dich nicht weiter stören. Grace steht auf. Ausnahmsweise bin ich dankbar für ihre Fähigkeit, sofort eine Situation zu erfassen. Sie hält mir die Wange hin, ich drücke ihr zum Abschied einen Kuss darauf. Ich muss Anastasia nach Portland zurückbringen. Natürlich, mein Lieber. Grace lächelt Anna strahlend und dankbar, wenn ich nicht komplett daneben liege, an. Es ärgert mich. Anastasia, es war mir ein Vergnügen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Sie ergreift Annas Hand. Taylor erscheint im Türrahmen. Mrs. Gray. Danke, Taylor. Grace tritt durch die Doppeltüren ins Foyer. Das war ja hochinteressant. Ich weiß, dass meine Mutter die ganze Zeit geglaubt hat, ich sei schwul. Aber da sie meine Privatsphäre respektiert, hat sie mich nie konkret darauf angesprochen. Tja, jetzt weiß sie jedenfalls Bescheid. Anna kaut angespannt auf ihrer Unterlippe herum. Sie hat Angst. Zu Recht. Der Fotograf? Frage ich schroff. Ja, was wollte er? Sich entschuldigen für Freitag. Aha. Vielleicht will er auch nur noch mal versuchen, bei ihr zu landen. Der Gedanke gefällt mir ganz und gar nicht. Taylor räuspert sich. Mr. Gray, es gibt Probleme mit der Lieferung für Darfur. Verdammt, das habe ich jetzt davon, dass ich heute Morgen meine Mails nicht gecheckt habe, weil ich mit Anastasia beschäftigt war. Ist Charlie Tango wieder auf Boeingfield? Frage ich Taylor. Ja, Sir. Taylor nickt Anna zu. Miss Steele? Sie lächelt ihn an und Taylor dreht sich um und verlässt den Raum. Wohnt er hier? Ich meine Taylor? Ja. Ich gehe in die Küche, nehme mein Handy und checke die Mails. Tatsächlich. Eine als wichtig markierte von Ross und 2 SMS sind eingegangen. Ich rufe sie sofort an. Was ist passiert, Ross? Hi, Christian. Die Rückmeldung aus Darfur ist gar nicht gut. Sie können keine Garantie für die Lieferung und die LKW-Crews übernehmen und ohne NGO-Begleitung will das Außenministerium die Hilfslieferung nicht bewilligen. Verdammter Mist. Ich werde nicht zulassen, dass die Crews in Gefahr geraten, sage ich. Aber das weiß Ross natürlich längst. Wir könnten versuchen, Söldner einzusetzen, schlägt sie vor. Nein, sagen sie alles ab. Aber die Kosten, protestiert sie. Wir werden die Güter aus der Luft abwerfen. Ich dachte mir schon, dass sie das sagen würden, Christian. Ich lasse auch schon einen Plan ausarbeiten, aber das Ganze wird sehr kostspielig. In der Zwischenzeit können wir die Container von Philly nach Rotterdam schicken, wo wir sie dann übernehmen. Das ist für den Moment alles. Gut. Ich lege auf. Etwas mehr Unterstützung seitens des Außenministeriums wäre überaus hilfreich. Ich beschließe, Blandino anzurufen. Miss Steele steht unterdessen im Wohnzimmer und mustert mich vorsichtig. Ich muss uns dringend wieder auf Spur bringen. Genau, der Vertrag. Das ist der nächste Verhandlungsschritt. Ich hole die Unterlagen aus meinem Arbeitszimmer und stecke sie in einen gefütterten Umschlag. Anna hat sich nicht vom Fleck gerührt. Vielleicht hat sie an diesen Fotografen gedacht. Augenblicklich fährt meine Laune in den Keller. Hier ist der Vertrag, sage ich und schwenke den Umschlag. Lies ihn durch, damit wir uns nächstes Wochenende darüber unterhalten können. Ich würde dir raten, die Dinge zu recherchieren, damit du weißt, was Sache ist. Ich hoffe, dass du zustimmst. Sie ist blass geworden. Ihr Blick schweift zwischen mir und dem Umschlag hin und her. Recherchieren? Du würdest dich wundern, was sich im Internet alles findet. Sie runzelt die Stirn. Was ist? Frage ich. Ich besitze keinen Computer. Ich arbeite normalerweise an einem in der Uni, aber ich kann Kate fragen, ob ich ihren Laptop benutzen darf. Kein Computer? Wie kann eine Studentin keinen Computer haben? Ist sie so knapp bei Kasse? Ich reiche ihr den Umschlag. Ich kann dir sicher einen leihen. Pack deine Sachen, wir fahren zurück nach Portland. Unterwegs essen wir etwas, ich muss mich anziehen. Ich möchte kurz anrufen. Ich höre das Zögern in ihrer leisen Stimme. Wen, den Fotografen? Frage ich scharf. Sie sieht mich schuldbewusst an. Was zum Teufel soll das? Ich teile nicht gern, Miss Steele. Vergessen Sie das nicht. Bevor sie etwas sagen kann, stürme ich davon. Weint sie ihm hinterher? Hat sie mich nur benutzt, um über ihn hinwegzukommen? Verdammt! Vielleicht ist es auch mein Geld. Was für ein deprimierender Gedanke. Andererseits macht sie nicht den Eindruck, als würde sie zu dieser Sorte Frau gehören. Immerhin hat sie sich mit Händen und Füßen gesträubt, sich von mir einkleiden zu lassen. Ich ziehe meine Jeans aus und schlüpfe in Boxershorts. Meine Brioni-Krawatte liegt auf dem Boden. Ich bücke mich, um sie aufzuheben. Es gibt Hoffnung, Gray. Hoffnung. Ich stopfe die Krawatte und zwei andere in eine Tasche, dazu Socken, Unterwäsche und Kondome. Was tue ich hier eigentlich? Längst ist mir klar, dass ich die ganze kommende Woche im Heathman verbringen werde, um in ihrer Nähe zu sein. Ich hole ein paar Hemden und Anzüge aus dem Schrank, die Taylor die nächsten Tage mitnehmen kann. Einen Anzug brauche ich ohnehin für die Abschlussfeier. Ich ziehe frische Jeans an und als ich nach meiner Lederjacke greifen will, kommt eine SMS von Elliot. »Ich fahre heute mit deinem Wagen zurück. Ich hoffe, das durchkreuzt deine Pläne nicht.« Ich schreibe zurück. »Nein, ich mache mich gerade auf den Weg nach Portland. Gib Taylor Bescheid, wenn du da bist.« Ich rufe Taylor über die Haussprechanlage an. »Mr. Gray?« »Elliot wird im Lauf des Nachmittags mit dem Geländewagen zurück sein. Ich möchte ihn morgen in Portland haben. Bis zur Abschlussfeier steige ich im Heathman ab. Und...« »Ich habe ein paar Sachen herausgelegt, die Sie mir auch mitbringen können.« »Ja, Sir. Und rufen Sie bei Audi an, vielleicht brauche ich den A3 schneller als gedacht.« »Er steht schon bereit, Mr. Gray.« »Oh, gut, danke.« Der Wagen ist also organisiert, bleibt nur noch der Computer. Ich werde Barney anrufen. Natürlich wird er auch heute im Büro sein. Unter Garantie hat er ein nagelneues Modell bei sich herumstehen. »Mr. Gray«, meldet er sich. »Heute ist Sonntag, Barney. Was haben Sie im Büro zu suchen?« »Ich arbeite am Design fürs Tablet. Die Geschichte mit den Solarzellen lässt mir keine Ruhe.« »Aber Sie müssen doch auch mal an Ihre Familie denken.« Barney besitzt immerhin den Anstand zu lachen. »Was kann ich für Sie tun, Mr. Gray?« »Haben Sie zufällig einen neuen Laptop bei sich herumstehen? Gerade habe ich zwei von Apple bekommen.« »Wunderbar. Ich brauche einen davon.« »Klar. Könnten Sie einen von Ihnen mit einem Mail-Account für Anastasia Steele einrichten? Er soll ihr gehören.« »Wie schreibt man den Nachnamen? Können Sie ihn mir buchstabieren?« S-T-E-E-L-E. Cool. Andrea meldet sich heute noch bei Ihnen, um zu besprechen, wohin er geschickt werden soll. »Natürlich, Sir.« »Danke, Barney. Und gehen Sie nach Hause.« »Ja, Sir.« Ich schreibe Andrea eine SMS und bitte sie, den Laptop an Anastasias Privatadresse liefern zu lassen, ehe ich ins Wohnzimmer zurückkehre, wo Anna auf dem Sofa sitzt und angespannt die Hände knetet. Als sie mich sieht, erhebt sie sich. »Fertig?«, frage ich. Sie nickt. Taylor tritt aus seinem Büro. »Bis morgen dann«, sage ich. »Ja, Sir. Welchen Wagen nehmen Sie, Sir?« »Den R8. Gute Fahrt, Mr. Gray. Miss Steele?« Taylor hält uns die Tür auf und ich drücke den Aufzugknopf, während Anastasia neben mir steht und unruhig auf ihre Lippe kaut. Unwillkürlich muss ich an meinen Schwanz in ihrem Mund denken. »Was ist los, Anastasia?«, frage ich und umfasse ihr Kinn. »Nicht auf der Lippe herumkauen, sonst muss ich dich im Aufzug ficken, und dann ist es mir egal, wer einsteigt.« Sie ist schockiert, zumindest hat es den Anschein. Andererseits, weshalb sollte sie das sein, nach allem, was wir getan haben? Meine Wut verfliegt. »Christian, ich habe ein Problem«, sagt sie. »Ja?« Wir steigen in den Aufzug und ich drücke den Knopf für die Garage. »Naja«, stammelt sie verunsichert, ehe sie die Schultern strafft. »Ich muss mit Kate reden. Ich habe so viele Fragen über Sex, und du stehst mir in dieser Hinsicht zu nahe. Woher soll ich wissen?« Sie sucht nach den richtigen Worten. »Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten.« »Nicht schon wieder diese Leier. Das hatten wir doch alles schon. Ich will nicht, dass sie mit anderen redet. Sie hat eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnet. Andererseits muss es ihr wichtig sein, wenn sie abermals damit anfängt.« »Dann sprich mit ihr, aber sorg dafür, dass sie Elliot gegenüber nichts erwähnt.« »Das würde sie nie tun, und ich würde dir auch nichts von dem erzählen, was sie mir über Elliot anvertraut, falls sie das überhaupt tut.« Ich erkläre ihr, dass mich Elliots Sexleben nicht im Mindesten interessiert, schärfe ihr aber nochmals ein, nicht über die Dinge zu reden, die wir getan haben. Wenn Miss Kavanagh Bescheid wüsste, würde sie mir höchstpersönlich die Eier abschneiden. Okay. Anna strahlt mich an. Je eher du dich mir unterwirfst, desto besser. Dann hat das ein Ende. Was hat dann ein Ende? Dass du dich mir ständig widersetzt. Ich küsse sie. Es ist ein schönes Gefühl, ihre Lippen auf meinen zu spüren. Hübscher Wagen, bemerkt sie, als wir durch die Garage gehen. Ich weiß. Ich lächle ihr kurz zu und werde mit einem weiteren Lächeln belohnt, ehe sie erneut die Augen verdreht. Ich öffne ihr die Tür und frage mich, ob ich diese Angewohnheit kommentieren soll. »Was für ein Auto ist das?«, fragt sie, als ich mich in das Steuer setze. »Ein Audi A8 Spider. Es ist schönes Wetter, also fahren wir mit offenem Verdeck. Im Handschuhfach liegt eine Baseballkappe. Nein, zwei.« Die Stimme vom Boss dringt aus den Lautsprechern, als ich den Motor anlasse. »Bruce muss man einfach mögen«, erkläre ich grinsend und fahre aus der Parklücke. Ich fädle mich in den Verkehr auf der Interstate 5 in Richtung Portland ein. Anna lauscht schweigend der Musik und sieht aus dem Fenster. Ihre Augen sind von der riesigen Ray-Ban-Sonnenbrille und dem Schirm der Baseballkappe verdeckt. Der Wind pfeift uns um die Ohren, als wir an Boeing Field vorbeipreschen. Bislang hat sich das Wochenende ganz anders entwickelt, als ich gedacht hatte. Aber was hatte ich erwartet? Ich war davon ausgegangen, dass wir gemeinsam zu Abend essen, über den Vertrag sprechen und dann? Vielleicht war es unvermeidlich, dass ich sie gefickt habe. Ich werfe ihr einen Blick zu. Absolut. Und ich würde es liebend gern wieder tun. Ich wünschte, ich wüsste, was sie jetzt denkt. Ihre Miene verrät nichts, aber mittlerweile weiß ich einiges über sie. Trotz ihrer Unerfahrenheit ist sie wissbegierig und will lernen. Wer hätte gedacht, dass hinter der Mauerblümchenfassade eine wahre Sirene schlummert? Wieder muss ich an ihre Lippen denken, wie sie meinen Schwanz umschließen, und unterdrücke mühsam ein Stöhnen. Ja, sie ist mehr als bereit. Der Gedanke erregt mich. Hoffentlich bekomme ich Gelegenheit, sie vor dem Wochenende wiederzusehen. Auch jetzt juckt es mich in den Fingern, sie anzufassen. Ich lege ihr die Hand aufs Knie. »Hunger?« »Keinen großen«, antwortet sie. »Das wird allmählich zur Gewohnheit.« »Du musst essen, Anastasia. Ich kenne ein tolles Lokal in der Nähe von Olympia. Dort halten wir.« Das Cuisine Sauvage ist ziemlich klein und es herrscht Hochbetrieb. Hand in Hand folgen wir der Hostess an den mit Paaren und Familien besetzten Tischen vorbei. Das letzte Mal war ich gemeinsam mit Elena hier, was sie wohl zu Anastasia sagen würde. »Ich bin länger nicht hier gewesen, man kann sich nichts aussuchen. Es gibt nur das, was sie gerade im Wald gefangen oder auf den Wiesen gesammelt haben«, sage ich und ziehe in gespieltem Entsetzen die Augenbrauen hoch. Anna lacht. Wieso fühle ich mich, als wäre ich mindestens 3 Meter groß, wenn ich sie zum Lachen bringe? »Zwei Gläser Pinot Grigio«, sage ich zu der blonden Kellnerin, die mir flüchtig einen aufreizenden Blick zuwirft, ehe sie rasch wegsieht. Ihr Getue nervt mich. Anna macht ein finsteres Gesicht. »Was?«, frage ich. »Geht ihr die Kellnerin genauso auf den Geist wie mir?« »Mir wäre eine Cola lieber.« »Wieso hast du das nicht gleich gesagt?« Ich runzle die Stirn. »Der Pinot Grigio hier ist anständig, und er wird gut zum Essen passen, egal was es gibt.« »Egal was es gibt?« Sie reißt verblüfft die Augen auf. »Ja, ich strahle sie an als Wiedergutmachung, weil ich ihr die Entscheidung, was sie trinken will, einfach aus der Hand genommen habe. Ich bin nun mal nicht an endlos Diskussionen mit meinem Gegenüber gewöhnt. Übrigens, du gefällst meiner Mutter«, füge ich in der Hoffnung hinzu, ihr damit eine Freude zu machen. »Tatsächlich?« »Ja, eigentlich hält sie mich ja für schwul.« »Warum?« »Weil sie mich noch nie mit einer Frau zusammengesehen hat.« »Mit keiner der 15?« »Du hast es dir gemerkt.« »Nein, mit keiner der 15.« »Ach.« »Ja, du bist die Einzige, Baby.« Ein beunruhigender Gedanke. »Anastasia, für mich war das auch ein Wochenende voller Premieren.« »Ja?« »Ich habe noch nie zuvor mit jemandem die Nacht verbracht. Noch nie mit jemandem in meinem Bett Sex gehabt, geschweige denn Blümchensex. Meiner Mutter noch nie eine Frau vorgestellt und bin noch nie mit einer Frau in Charlie Tango geflogen.« »Was stellst du bloß mit mir an?« Ja, ganz genau. Was stellst du bloß mit mir an? Das passt doch alles gar nicht zu mir. Die Kellnerin bringt unseren Wein und Anna trinkt sofort einen Schluck, ehe sie mich aus ihren blauen Augen ansieht. Mir hat dieses Wochenende auch sehr gefallen, gesteht sie mit einer Mischung aus Verlegenheit und Verzückung. Mir wird bewusst, dass es einige Zeit her ist, seit ich das letzte Mal so etwas wie ein freies Wochenende hatte. Seit der Trennung von Susanna, um genau zu sein. »Was ist Blümchensex?«, fragt sie. Ich lache auf. Was für ein abrupter Themenwechsel. »Schlichter, einfacher Sex, Anastasia, ohne Toys und Brimborium. Wie Wald- und Wiesenpflanzen, wenn du so willst, da wir schon ausgerechnet hier essen.« »Ach!« Sie wirkt ein wenig geknickt. »Was jetzt?« Die Kellnerin tritt an unseren Tisch und stellt zwei Suppenschalen vor uns ab. Brennnesselsuppe, verkündet sie und verschwindet wieder. Wir tauschen einen Blick, dann probieren wir. Sie schmeckt köstlich. Beim Anblick meiner erleichterten Miene kichert Anna. »Dein Kichern klingt hübsch«, sage ich leise. »Warum hast du nie zuvor Blümchensex gehabt? Machst du immer schon, was du machst?«, fragt sie, neugierig wie eh und je. »Schon irgendwie. Ich überlege, ob ich näher auf ihre Frage eingehen soll. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass sie sich mir öffnet, mir vertraut. Normalerweise bin ich nicht so freimütig, aber etwas sagt mir, dass auch ich ihr vertrauen kann, also fasse ich einen Entschluss. Eine Freundin meiner Mutter hat mich verführt, als ich 15 war. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. »Oh«, haucht sie. »Also weiß ich, wie sich das anfühlt, Anastasia. Besser, als du glaubst. In puncto Sex bin ich also nicht gerade auf die übliche Weise sozialisiert worden. Ich ertrage es nicht, berührt zu werden, nach wie vor nicht. Ich warte auf ihre Reaktion, doch sie ist mit nachdenklicher Miene weiter. »Du bist am College nie mit einem Mädchen gegangen?«, fragt sie nach dem letzten Löffel. »Nein.« Wieder erscheint die Kellnerin, diesmal um die Teller abzuräumen. Anna wartet, bis sie gegangen ist. »Warum?« »Möchtest du das wirklich wissen?« »Ja.« »Weil ich es nicht wollte. Sie war alles, was ich wollte und brauchte, außerdem hätte sie mich windelweich geschlagen.« Sie blinzelt einige Male. »Wie alt war die Freundin deiner Mutter?« »Alt genug, um es besser zu wissen.« »Triffst du dich noch mit ihr?«, fragt sie leicht schockiert. »Ja.« »Und seid ihr nach wie vor?« Sie wird rot. »Nein«, antworte ich eilig. »Ich will nicht, dass sie einen falschen Eindruck von meinem Verhältnis zu Elena bekommt. Sie ist eine sehr gute Freundin.« »Aha. Weiß deine Mutter Bescheid?« »Natürlich nicht. Meine Mutter würde mich umbringen, und Elena ganz genauso.« Die Kellnerin serviert den Hauptgang. Wild. Anna trinkt einen großen Schluck Wein. »Du warst doch nicht die ganze Zeit ihr Sklave, oder?« Sie würdigt ihr Essen keines Blickes. »Doch, obwohl ich nicht ständig mit ihr zusammen war. Es hat sich schwierig gestaltet. Immerhin war ich zuerst in der Schule und dann am College. Iss, Anastasia.« »Ich habe wirklich keinen Hunger, Christian.« Ich kneife die Augen zusammen. »Iss«, befehle ich ganz leise. Es kostet mich gewaltige Mühe, die Beherrschung nicht zu verlieren. »Gib mir noch ein bisschen Zeit«, bittet sie ebenso leise. »Was hat sie für ein Problem? Ist es wegen Elena?« »Okay.« Ich schiebe mir einen Bissen in den Mund. Habe ich vielleicht doch zu viel preisgegeben? Schließlich nimmt sie ihr Besteck und fängt an zu essen. »Gut. Wird unsere Beziehung so laufen, dass du mich herumkommandierst?« Ihr Blick ist auf ihren Teller geheftet. »Ja, verstehe.« Sie wirft ihren Pferdeschwanz über die Schulter. »Und du wirst es wollen.« »Es ist ein großer Schritt«, sagt sie. »Ja.« Ich schließe die Augen. »Ich will es. Mehr als je zuvor. Wie kann ich sie überzeugen, diesem Arrangement eine Chance zu geben?« »Anastasia, hör auf deinen Bauch. Lies den Vertrag durch, mach deine Recherche. Ich bespreche gern alle Einzelheiten mit dir. Ich bin bis Freitag in Portland, wenn du bis dahin mit mir darüber reden möchtest. Ruf mich an. Vielleicht können wir miteinander zu Abend essen. Sagen wir am Mittwoch? Ich möchte wirklich, dass es klappt. Ich habe mir noch nie etwas sehnlicher gewünscht. Holla. Was für eine Ansage, Gray. Hast du sie etwa gerade um ein Rendezvous gebeten? Was ist mit den 15 passiert? Fragt sie. Unterschiedliche Dinge, aber im Wesentlichen läuft es wohl darauf hinaus, dass wir nicht zusammengepasst haben. Und du glaubst, dass ich zu dir passen könnte? Ja. Ich hoffe es. Dann triffst du dich mit keiner der anderen mehr? Nein, innerhalb meiner Beziehungen lebe ich monogam. Verstehe. Widme dich der Recherche, Anastasia. Sie legt ihr Besteck weg. Das war's schon? Mehr willst du nicht essen? Sie schüttelt den Kopf und legt die Hände in den Schoß, während wieder dieser störrische Zug um ihren Mund erscheint, der mir verrät, dass ich sie nicht kampflos dazu bringen werde, ihren Teller leer zu essen. Kein Wunder, ist sie doch so schlank. Um ihre Essgewohnheiten werden wir uns kümmern müssen, sofern sie sich auf unser Arrangement einlässt. Ich merke, dass sie mich alle paar Minuten ansieht und sich eine leise Röte auf ihren Wangen ausbreitet, während ich weiter esse. »Ich würde viel darum geben, zu wissen, was du gerade denkst«, sage ich, obwohl ich ihr ganz genau ansehe, dass sie an Sex denkt. Obwohl ich es mir vorstellen kann. »Gott sei Dank kannst du meine Gedanken nicht lesen.« »Deine Gedanken nicht, Anastasia, aber deine Körpersprache, die kenne ich seit gestern ziemlich gut.« Mit einem anzüglichen Grinsen bitte ich um die Rechnung. Als wir das Restaurant verlassen, liegt ihre Hand fest in der meinen. Auf der Fahrt nach Vancouver ist sie sehr still, offenbar ist sie tief in ihre Gedanken versunken. Wie es aussieht, habe ich ihr einigen Stoff zum Nachdenken gegeben. Aber das gilt auch umgekehrt. Will sie wirklich all das mit mir tun? Verdammt, ich hoffe sehr. Der Mount St. Helens ist in rosafarbenes und perlgraues Dämmerlicht getaucht, als wir vor dem Haus anhalten, in dem sich Kates und Annas Apartment befindet. Von ihrer Wohnung aus muss sich ein sensationeller Blick in die Umgebung bieten. »Willst du mit reinkommen?«, fragt sie, als ich den Motor ausgeschaltet habe. »Nein, ich muss arbeiten.« Wenn ich jetzt Ja sage, übertrete ich damit eine Grenze, die ich noch nicht zu überschreiten bereit bin. Ich bin kein Mann für eine konventionelle Beziehung, und ich will keine falschen Erwartungen über die Art unserer Beziehung wecken. Ihr Lächeln erlischt und sie sinkt in sich zusammen. Sie will nicht, dass ich gehe. Es ist demütigend. Ich nehme ihre Hand und küsse ihre Fingerknöchel, in der Hoffnung, meiner Zurückweisung ein wenig die Schärfe zu nehmen. Danke für dieses Wochenende, Anastasia. Das war das Schönste seit langem. Sie sieht mich an. Bis Mittwoch? Ich hol dich von der Arbeit ab, füge ich hinzu. Mittwoch, flüstert sie. Die Hoffnung in ihrer Stimme beunruhigt mich ein wenig. Verdammt, das ist kein Rendezvous. Wieder küsse ich ihre Hand und steige aus, um ihr die Tür aufzuhalten. Ich muss hier weg, bevor ich etwas tue, das ich bereue. Als sie aussteigt, ist ihre Niedergeschlagenheit wie weggeblasen. Sie geht zur Tür, dreht sich jedoch noch einmal um. »Übrigens trage ich deine Unterwäsche«, verkündet sie mit einem triumphierenden Lächeln und zieht den Bund der Boxershorts ein wenig hoch, so dass ich die Worte Polo und Ralph erkennen kann. Sie hat meine Unterwäsche geklaut. Ich bin völlig perplex. In diesem Moment wünsche ich mir nichts sehnlicher, als sie in meinen Boxershorts zu sehen und sonst nichts. Sie wirft ihr Haar zurück und verschwindet im Haus, während ich am Straßenrand zurückbleibe und ihr wie ein Idiot hinterherstarre. Schließlich schüttle ich den Kopf, steige wieder ein und lasse den Motor an, während sich ein breites Grinsen auf meinem Gesicht ausbreitet. Ich hoffe, sie sagt ja. Ich erledige meine Arbeit und trinke einen Schluck von dem Sancerre, den mir die Roomservice-Kellnerin mit den rabenschwarzen Augen heraufgebracht hat. Meine Mails durchzusehen und zu beantworten, war eine willkommene Ablenkung von meinen Gedanken an Anastasia. Inzwischen spüre ich eine angenehme Müdigkeit. Kommt sie von den 5 Stunden Arbeit oder von all dem Sex während der letzten Nacht und am Morgen? Erinnerungen an die hinreißende Miss Deal fluten mein Gedächtnis. In Charlie Tango, in meinem Bett, meinem Badezimmer, bei ihrem Tänzchen in meiner Küche. Wenn ich mir überlege, dass alles erst am Freitag hier angefangen hat, und jetzt denkt sie über meinen Vorschlag nach. Hat sie den Vertrag schon gelesen? Macht sie ihre Hausaufgaben? Ich sehe auf mein Handy, ob eine SMS gekommen ist oder ich einen Anruf verpasst habe, aber da ist nichts. Natürlich. Wird sie ja sagen? Hoffentlich. Andrea hat mir Annas neue E-Mail-Adresse geschickt und bestätigt, dass der Laptop morgen früh geliefert wird. Ich tippe eine Mail. Von Christian Grey, Betreff Ihr neuer Computer. Datum 22. Mai 2011, 23.15 Uhr. An Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, ich hoffe, Sie haben gut geschlafen und ich hoffe, Sie bringen diesen Laptop wie besprochen auf angemessene Weise zum Einsatz. Ich freue mich aufs Abendessen am Mittwoch. Bin gern bereit, eventuell auftretende Fragen per Mail zu beantworten. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Die Mail kommt nicht zurück, also scheint der Account aktiviert zu sein. Ich frage mich, wie Anna wohl reagieren wird, wenn sie sie morgen früh liest. Hoffentlich gefällt ihr der Laptop. Aber das werde ich sicher ebenfalls morgen erfahren. Ich schnappe meine jüngste Lektüre und setze mich aufs Sofa. 2 renommierte Wirtschaftswissenschaftler haben das Verhalten armer Menschen unter die Lupe genommen und versuchen, ihr Handeln und Denken zu erläutern. Unvermittelt schiebt sich das Bild einer jungen Frau vor mein geistiges Auge. Licht fällt durch das schmutzige, kaputte Fenster auf ihr glänzendes, dunkles Haar und lässt winzige Staubkörnchen tanzen. Sie singt ganz leise, wie ein Kind. »Tu's nicht, Grey.« Ich schlage das Buch auf und beginne zu lesen. Montag, 23. Mai 2011. Als ich zu Bett gehe, ist es bereits nach 1. Ich bin müde und entspannt, gleichzeitig aufgeregt und gespannt, wie die Woche verlaufen wird. Vielleicht habe ich ja ein neues Projekt. Miss Anastasia Steele. Ich laufe die Main Street entlang zum Fluss. Es ist 6.35 Uhr. Die ersten Sonnenstrahlen erhellen die Wolkenkratzer. Frische Blätter sprießen an den Bäumen auf dem Bürgersteig. Die Luft fühlt sich frisch und sauber an. Es herrscht kaum Verkehr. Ich habe gut geschlafen. Aus den Ohrstöpseln dringt »O Fortuna« aus Karloffs Carmina Burana. Verheißung liegt in der Luft. Wird sie auf meine Mail antworten? Es ist noch zu früh, viel zu früh für eine Reaktion. Trotzdem habe ich mich seit Wochen nicht mehr so unbeschwert gefühlt. Ich laufe an der Elchstatue vorbei in Richtung Willamette River. Um 7.45 Uhr sitze ich frisch geduscht vor meinem Laptop. Ich habe mir Frühstück bestellt und schreibe Andrea eine Mail, dass ich den Rest der Woche von Portland aus arbeite. Sie soll sämtliche Termine verschieben und veranlassen, dass ich die Meetings am Telefon oder per Videokonferenz abwickeln kann. Dann informiere ich Gail, dass ich frühestens am Donnerstagabend zurück sein werde. Schließlich arbeite ich meinen Posteingang ab, wo ich unter anderem ein Angebot für ein Joint Venture mit einer Schiffswerft aus Taiwan vorfinde. Ich leite die Mail mit der Bitte um Prüfung an Ross weiter. Dann komme ich zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Eleanor. Sie hat mir übers Wochenende mehrere Mails geschickt, auf die ich bisher nicht reagiert habe. Von Christian Grey, Betreff das Wochenende. Datum 23. Mai 2011, 8.15 Uhr. An Eleanor Lincoln. Guten Morgen, Eleanor. Entschuldige, dass ich mich jetzt erst bei dir melde, aber ich war übers Wochenende beschäftigt und bin die ganze Woche in Portland. Sollte ich nächstes Wochenende verfügbar sein, gebe ich Bescheid. Allerdings kann ich es noch nicht sagen. Die jüngsten Ergebnisse für das Beauty-Business sehen vielversprechend aus. Gut gemacht, Madame. Gruß C. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich klicke auf Senden und frage mich ein weiteres Mal, wie Eleanor Anna wohl finden würde. Und umgekehrt. In diesem Moment kommt eine neue Mail. Sie ist von Anna. Von Anastasia Steele, Betreff Ihr neuer Computer, in Klammern Leihgabe, Datum 23. Mai 2011, 8.20 Uhr, an Christian Grey. Merkwürdigerweise habe ich sehr gut geschlafen, danke der Nachfrage, Sir. Soweit ich das verstanden habe, ist der Computer eine Leihgabe, also nicht meiner, Anna. Sir, mit großem S. Sie hat also ihre Hausaufgaben gemacht und recherchiert. Und sie spricht noch mit mir. Wieder spüre ich dieses alberne Grinsen, das sich auf meinem Gesicht ausbreitet. Sehr gut. Auch wenn sie mir mitteilt, dass sie den Computer nicht behalten will. Frustrierend. Belustigt schüttle ich den Kopf. Von Christian Grey, betreff, ihr neuer Computer, in Klammern Leihgabe, Datum 23. Mai 2011, 8.22 Uhr, an Anastasia Steele. Der Computer ist in der Tat eine Leihgabe, eine Dauerleihgabe, Miss Steele. Ihrem Tonfall entnehme ich, dass Sie die Unterlagen von mir gelesen haben. Gibt es bis jetzt Fragen? Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich schicke die Mail ab. Wie lange dauert es wohl, bis sie antwortet? Als Ablenkung beschäftige ich mich mit meinen anderen Mails. Eine Zusammenfassung der Vorstandssitzung von Fred, dem Leiter meiner Telekommunikationsabteilung, über die Entwicklung unseres Solartablets, einem meiner aktuellen Lieblingsbabys. Es ist ein ehrgeiziges Projekt, in das ich jedoch eine Menge Herzblut investiert habe. Ich will es unbedingt schaffen, der dritten Welt bezahlbare Technologie zur Verfügung zu stellen, ist mir ein echtes Anliegen. Eine neue Mail trifft ein, ebenfalls von Anastasia Steele. Von Anastasia Steele, betreff Forschergeist, Datum 23. Mai 2011, 8.25 Uhr, an Christian Grey. Ich habe viele Fragen, die allerdings nicht für den E-Mail-Verkehr geeignet sind, und manche von uns müssen sich ihren Lebensunterhalt verdienen. Ich will und brauche keinen Computer als Dauerleihgabe. Bis später. Guten Tag, Sir. Anna. Ich muss über ihren Tonfall lächeln, aber allem Anschein nach ist sie zur Arbeit aufgebrochen, deshalb kann es eine Weile dauern, bis ich wieder von ihr höre. Dass sie den Laptop nicht annehmen will, ärgert mich. Andererseits zeigt es, dass sie nicht auf mein Geld aus ist, eine ziemliche Seltenheit bei den Frauen, denen ich so begegne. Aber Layla war genauso. So ein schönes Kleid verdiene ich nicht, Sir. Doch das tust du, nimm es, und ich will keine Widerworte mehr hören. Verstanden? Ja, Meister. Gut, außerdem ist es genau dein Stil. Ach, Layla. Sie war eine gute Sub. Allerdings hat sie zu tiefe Gefühle entwickelt, wofür ich nicht der Richtige bin. Zum Glück war es nur von kurzer Dauer. Inzwischen ist sie glücklich verheiratet. Ich lese Annas Mail noch einmal. Manche von uns müssen sich ihren Lebensunterhalt verdienen. Das hört sich so an, als würde ich nur faulenzen. Zum Teufel. Mein Blick fällt auf Freds staubtrockenen Bericht. Ich beschließe, das nicht auf mir sitzen zu lassen. Von Christian Grey, betreff dein neuer Computer, in Klammern, wieder Leihgabe. Datum 23. Mai 2011, 8.26 Uhr, an Anastasia Steele. Ciao, ciao, Baby. PS, Doppelpunkt, ich muss mir meinen Lebensunterhalt auch verdienen. Punkt. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Allerdings habe ich größte Mühe, mich zu konzentrieren, weil ich die ganze Zeit auf das Geräusch des Posteingangs warte. Als es schließlich ertönt, sehe ich sofort nach. Aber die Mail ist nicht von Anna,